Die Links zu allen in diesem Podcast erwähnten Webcomics findet ihr in den Notizen zur Sendung auf dem Nord-Nord-Nord-Blog. Heute schön mit Atmo. Draußen Atmo. Das passt gar nicht zu Nerds, die nach draußen gehen. Wir können ein Hörspiel machen. Ja, genau. Jetzt haben wir ja genügend Leute. Wir machen eine Story mit 4 Nerds am Kanal. Okay. Wir nennen uns die 4 Fragezeichen. Die 4 Sprechblasen. Genau. Erster der Papagei. Erster Nerd. Genau, erster Nerd, zweiter Nerd. Cyborg, Papagei. Comic-Expertin und Archiv. Ja, genau. Und Archiv. Passt zum Cyborg. Ja, genau. Muss ich mal kurz in meiner Datenbank nachgucken. Datenbank macht flapp, flapp, flapp, flapp, flapp. Ja, die Ohren ergeben. Ach so. So bei Terminator in dem Film, wenn also der Text den HTML-Code durchläuft. Genau. In einem von dem Terminator-Film läuft tatsächlich HTML-Code durch. Das ist wirklich wahr. Ich hab das mal gestoppt und reingezoomt. Da läuft HTML durch. Das ist geil. Ich glaube im dritten. Müsste man dann mal schauen, was das dann, wenn man es ausspielt, ergibt. Das müsste man wirklich mal abschreiben. Auf was für Software läuft eigentlich so ein Terminator? Das wäre doch mal... Naja, auf... hier, wie heißt der? Wer ist denn? Ja. Skynet natürlich. Ja, Skynet ist ja ein Betriebssystem. Ja, ich meinte jetzt aber eher so die Sprache und die Frameworks so noch weiter unten so. C++. Wahrscheinlich. Wann kam der erste Terminator? 79? Nee. 81? 82? 82. War es so früh? Oder 84? Der war sehr früh. Der erste Echt? War sehr früh. 84 oder irgendwie so in dem Bereich, glaube ich. Okay. Also definitiv vor 85. Ich mach mich gerade wieder lächerlich wahrscheinlich. Ich hätte jetzt 86 getippt. Ja, okay. Echt? Nein. Wirklich? So spät? Ja. Ich glaube schon, aber ihr könnt recht haben, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, 80er, vielleicht war es dann... Komal. Hm. Das kennt wieder keiner außer mir. Nee, Komal, wirklich nichts. Habt ihr den letzten gesehen jetzt, den neuen? Nee. Genesis. Ja. Ich auch. Nee. Ja, hab ich gesehen. Aber nicht so, oder was? Wie war der? Nee. Ich fand ihn okay eigentlich. Ich fand ihn mittelgut. Mittelgut. Er war besser als Salvation, aber das ist auch nicht schwer. Das ist absolut nicht schwer. Ohne was zu spoilern, finde ich halt, also die erste Hälfte ist gut und die zweite Hälfte finde ich dann Banane. Also nicht gut einfach auch, langweilig, okay. Ja. Einschläfernd, ja. Wenig, zu wenig Eigenes. Also du weißt wahrscheinlich, was ich mit erster Hälfte meine, oder? Ja. Hm. Ich denke schon. Ich fand es aber schon nett, den ollen Ali nochmal in Action zu sehen. Ja, aber ich kann da jetzt nicht weiter drüber reden, ohne zu spoilern, deswegen sollten wir das nicht tun. Gut. Ich habe nur Bilder gesehen, wo er halt silbergrau schon durch die Gegend hüpft. Ja, ja. Wo ich dachte, irgendwie passt das nicht. Naja, sie versuchen es ja im Film auch zu erklären, warum der Terminator alt aussieht. Ja, irgendwie, dass das Fleisch um ihn herum altert, aber ja, genau. Die Maschine selber bleibt irgendwie... Ach, da! Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Irgendwie. Ich finde halt zum Beispiel Khaleesi, wie heißt der denn nochmal gleich? Den Namen der Schauspielerin kann ich jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall, die finde ich ein bisschen fehlbesetzt. Ach, die ist auch dabei. Die spielt Sarah Connor. Hä? Deswegen sage ich ja, ich finde sie ein wenig fehlbesetzt. Allein schon wegen ihrer mangelnden Körpergröße. Ich wollte gerade sagen, die ist auch so klein, so drall auch ein bisschen, ne? Ja, und... Ich war Game of Thrones gesehen, erste Folge, wo sie auftaucht. Also das war schon... Irgendwann hat sie es dann durchgesetzt, dass sie keine Nacktszenen mehr machen muss. Ja. Okay. Hatte ja auch genügend in den ersten drei Staffeln. Ja. Aber ich muss sagen, die Technik war super. Also die Animationstechnik war sehr überzeugend. Kein Uncanny Valley mehr, wie noch bei Genesis. Ja, war auf jeden Fall gut genug, dass ich gar nicht weiter drüber nachgedacht habe. Ne? Ja. Und dann ist es genau richtig. Dann ist es gut, ja. Aber gut, genug von Terminator. Wollen wir mal die Sendung anfangen? Ja. Das war ein sehr langes Intro. Ich spiele jetzt mal die Intro-Musik ein. We'll be right back. herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem diskoreanischen Comic-Podcast heute aus Berlin. Aus Berlin. Yay. Wir sitzen hier irgendwo an der Admiralsbrücke in der Nähe. Wie heißt die Wiese, Carlos? Das ist die Wiese vom Oberen Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob die Wiese einen eigenen Namen hat, aber... Wir nennen sie Gertrud. Jeder Berliner wird wissen, welche Wiese gemeint ist. Ja, ist ganz schön hier. Ich bin heute nicht alleine hier. Max ist wieder mal dabei. Ja, hi. Und Lara ist wieder mit dabei. Hallo. Und der Carlos von Yay Comics ist auch wieder dabei. Hallo. Wieder mit dabei. Auch. Ja, das stimmt. Endlich mal. Es ist wie Anfang Oktober und es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Wetter. Ja, es ist echt gut heute mal wieder. Richtig Glück gehabt. Goldener Herbst. Ja. Goldener Oktober. Ja. Die Schwäne fliegen hier romantisch an uns vorbei in Paaren. Solange sie sich nicht vor unseren Augen paaren. Das hat jetzt fast gereimt. Ich weiß Paaren gar nicht. Auf Paaren, ja, das hat sich echt gut gereimt. Ja, die Sache hat sich fast gereimt. Ich weiß gar nicht, ob Schwäne so romantisch. Bushido gut gereimt. Ja, okay. Oder Jimmy Blue Ochsenknecht gut gereimt. Ja. Hey Schwäne, you're so fine. Egal. Was? Worüber wollen wir heute reden? Ja, weiß ich auch nicht. Über Schwäne vielleicht. Über Schwanencomics. Gibt es sowas? Ein Comic über Schwäne. Seid ihr immer? Fantasy-Buch. Ist das eigentlich ein richtiger Comic-Podcast, offizieller Comic-Podcast, oder macht ihr auch andere Themen? Das war mal ein offizieller Comic-Podcast, das haben wir alles ein bisschen aufgedröselt. Und Nerd Nerd Nerd ist eigentlich im Moment so alles Nerdige, was uns so vor die Füße fällt im Grunde genommen. Hauptsächlich halt Comics und Comic. Ah, ihr hattet neulich Doctor Who auch, ne? Mm, genau. Und Godzilla. Wir haben jetzt auch einen neuen Godzilla-Podcast. Haben wir jetzt auch. Ja, da hat Mike reingehört und der war wohl ganz angetan. Oh, cool. Das freut mich zu hören. Ich weiß nicht, wenn du eine spontane Idee hast, ich bin für alles offen. Wir hatten uns so ein bisschen auf Webcomics vorbereitet. Ich habe mir auf nichts vorbereitet, deswegen können wir über alles reden. Das ist gut, das machen wir nämlich immer genauso. In der Regel. Ich weiß nicht, wir machen das eigentlich mit neuen Leuten in der Regel so, dass wir nochmal darüber sprechen, wie die zum Comiclesen gekommen sind. Das haben wir mit Lara gar nicht gemacht. Wenn du möchtest, dann erzähl dir vielleicht beide heute einfach mal ein bisschen darüber. Ja, fang du rein, du bist jetzt der neue Gast. Okay. Gerne anfangen. Also wie war die Frage, wie ich zum Comiclesen gekommen? Ja, genau. Die ersten Kontakte wie so. Wie kommt man zum Comiclesen? Ich glaube, es gibt tatsächlich eine kleine Schlüsselsituation, die habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, dass ich bei uns hinter den Mülltonnen im Hinterhof eine Kiste Comics gefunden habe. Und es war wirklich, ich habe wahrscheinlich vorher auch schon Comics gelesen, aber das war wirklich einer der schönsten Momente meines Lebens. Und sie war voll mit Yps-Heften und Mickey-Maus-Heften und so Kram, was man damals so bekommen hat im Kiosk. Und das war sehr schön. Und ich vermute, dass meine Liebe zu Comics auch noch ein bisschen nachhaltiger geprägt hat. Ja. Das ist ja schon fast so ein bisschen wie in irgendwelchen amerikanischen Coming-of-Age-Film oder so. Eine Kiste mit Comics. Ja, es ist eigentlich fast so ein bisschen so eine Superhelden-Origin, oder? Ja, oder sowas. Ich hätte da jetzt auch Superheldenkräfte finden können. Plutonium. Zum Beispiel, ja. Ja. Vergammelten Joghurt, dann wärst du Joghurt-Man. Naja, ich weiß nicht. Naja, ansonsten habe ich immer viel aus der Bücherei die franco-belgischen Sachen ausgeliehen. Und das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Also so viel selber gekauft habe ich als Kind erstmal nicht. Hatte ja kein Geld für. Ja. So ein bisschen Superhelden, Batman, Marvel-Kram. Ja, aber ich glaube, viel mehr kann ich dazu erstmal nicht aussagen hier. Zum Protokoll geben. Was liest du aktuell so? Du hast gerade schon angedeutet, du hast einen riesigen Stapel zu Hause. Was liegt ganz oben drauf? Ganz oben. Ganz oben liegt... Was liegt denn da gerade? Oder relativ neu. Ja, und zwar... Mir fällt gerade der Titel nicht ein, natürlich. Ich kann mir nämlich unglaublich schlecht Namen merken. Das ist auch sehr gut, um über Comics zu reden. Ja, das geht mir immer genauso. Ich schreibe den Inhalt in drei Sätzen. Ich werde wahrscheinlich noch heute sehr oft sagen, mir fällt gerade der Name nicht ein. Welches Genre ist es denn? Das ist meine Catchphrase. Es ist so eine Graphic Novel über ein Mädchen mit Kopfproblemen, um es mal ein bisschen plump zu formulieren. Ich gucke einfach mal schnell nach. Rede du doch mal so lange. Okay. Wie groß ist denn dein Pile of Shame? Meiner? Ja. Ja, über 30 Trades momentan. Ich habe es mal gezählt. Ja. Was liegt denn bei dir oben? Da liegen natürlich viele Bände, die so zwei, Teil 2 und Teil 3, also Rachel Rising zum Beispiel, dann der neueste Sunstorm, Volume 3 zum Beispiel, liegt oben. Ich habe mich mittlerweile ziemlich auf Image eingeschossen, deswegen kommt da wahrscheinlich jetzt relativ viel. Ich habe den neuesten Saga noch nicht gelesen. Dann Copperhead, Lock and Key, Volume 2, sowas liegt da oben. Noch 3-4 Wonder Woman Sachen. Der Azzarello Run ist das nämlich. Ja. Da habe ich zwar schon den ersten Band geholt, aber noch immer nicht gelesen. Und große Empfehlung. Der ist cool, ja. Dann habe ich mir das erste Volume von Bad Girl von Gail Simone geholt. Mhm. Und noch so ein paar so Indie-Sachen. Und dann habe ich zum Beispiel noch ein paar deutsche Sachen offen. Hotel Hades. Von, wie heißt sie denn gleich noch? Weiß ich nicht gerade, wie sie heißt. Und Antoinette kehrt zurück von Viehweg. Mhm. Sowas liegt bei mir oben. Mhm. Mhm. Ja, lauter so Kram. Also ganz unterschiedliches. Ich bin da ja immer sehr, sehr offen. Ich habe heute angefangen zu lesen. Scrap hieß es, glaube ich. Das hatte ich mir vorgestern erst geholt. Das ist so eine Science-Fiction-Adventure-Geschichte von so einer Postapokalypse, wo die Menschen alles zerbombt haben und nur noch ein ganz kleiner, letzter Menschenstamm sich zusammengefunden hat, um zu überleben. Und irgendwie haben sich die Erdgeister nun aber gegen die Menschen gewendet. Also es hat so ein bisschen Final Fantasy-Touch auch. Mhm. Und manifestieren sich in Roboterkreaturen in verschiedenster Form und greifen die Menschen immer wieder an und haben dann das Wasserreservoir zerstört. Und jetzt muss die letzte Beschützerin, the last protector, muss sich auf den Weg machen und eine Wasserquelle finden. Ach, das war dieses Tomb Raider-artige, ne? Ja, das war so ein bisschen genau. Eine Mischung aus Final Fantasy, Tomb Raider. Und da kommt jetzt noch so ein neues Spiel raus, das heißt irgendwie Horizon New Dawn oder so ähnlich. Das geht auch sehr in die Richtung. Genau. Hast du herausgefunden? Nee. eine junge Frau, die ein bisschen psychische Probleme hat. Ja, das klingt nach einem Comic, den ihr gestern beschrieben habt. Mir war doch auch irgendwas mit so einem Mädchen, das einen Geist sieht. Das ist aber nicht zufällig. Nee. Ich werde später nochmal. Amerikanisch? Ja. Okay. Ja, weiter, egal. Ansonsten habe ich. Ansonsten habe ich gerade diese Abenteuer von Hergé auf dem Tisch. Also ist jetzt nichts Aktuelles, aber auch nett. Also ich lese halt wirklich so querbeet, einfach wirklich so von deutschem Indie-Kram bis irgendwelchen Manga und Graphic Novel, Ami, US, irgendwas. Also eigentlich gibt es kaum ein Genre, wo ich nicht interessante Sachen finde, sagen wir mal so. Jetzt haben wir noch kein Thema. Na, wenn ihr euch schon auf Webcomics vorbereitet habt, ja, so ein bisschen. Dann das nochmal anschauen. Liest du auch Webcomics? Regelmäßig? Oder? Nee, regelmäßig nicht. Also ich lese schon Webcomics immer wieder mal so, aber nicht so. Ist nicht so, dass ich jetzt regelmäßig bestimmte Sachen abklappere. Also irgendwie hat sich da nicht. Also ich bin jetzt relativ angetan von diesen, wie heißt diese App? Lass mich raten, du kommst nicht auf den Namen. Ich hab's euch gesagt, mir fällt nichts ein. Und ich habe sie auch gerade nicht installiert. Dann muss sie ja richtig gut sein. Nee, ich habe gerade ein Telefon frisch gemacht, deswegen ist es noch nicht drauf, aber. Na, hier diese Webcomic-App, wo jeder im Grunde seinen Kram reinschmeißen kann. Die hat einen ganz komischen Namen. Wie heißt denn das Ding? Tapastic. Ach, Tapastic. Okay, ja, die kenne ich sogar. Habe ich aber nicht drauf. Da finde ich immer wieder mal nette Sachen, aber da brause ich auch echt einfach nur so durch. Da bin ich jetzt auch noch nicht so abomäßig an Leuten kleben geblieben. Weil, Irgendwie, da ist zwar die Qualität schon teilweise echt sehr hoch und da sind auch immer wieder sehr nette Sachen dabei, aber irgendwie doch immer sehr ähnliche Stile. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so richtig eigene, eigenständige, originelle Sachen sind dann doch eher selten. Hm. Aber dafür kriege ich wahrscheinlich Haue. Und, was für Storys findet man denn da? Alles Mögliche. Also von... also die Betreiber von der Seite machen zum Beispiel selber Comics, um die Seite zu, also beziehungsweise die App zu erklären. Also so Manuals praktisch in Comicform. Dann hast du halt die Tür, so weiß ich nicht, so Gamer-Cartoons oder halt viel so Strips einfach nur, weil es natürlich auch am besten funktioniert wahrscheinlich in dem Format. Und es gibt allerdings auch Leute, die so ihre Sachen da einfach nochmal zusätzlich reinschmeißen, wie zum Beispiel auch hier so deutsche Sarah Burini oder Beetlebum und so, die sind auch alle da, aber ich weiß nicht, wie aktiv die dann wirklich da sind, dann machen hin und wieder mal was rein oder so, aber oh, jetzt kommen hier Invasion der Schwäne. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Wir kriegen Publikum jetzt hier. Das ist wie so ein Hitchcock-Film. Ja. Die Schwäne. Dann kommen noch mehr. Das sind aber jüngere, oder? Ja, die sind kleiner. Ein bisschen kleiner. Die sind so ein schwarzer Schnabel noch teilweise. Nein, das war nur der Schatten. Das war nur der Schatten. Das war nur der Schatten. Na, aber gibt's denn so einen, wo du sagst, wow, der hat dich irgendwie total überrascht oder mitgerissen oder das Thema ja, gab's naja, so noch gar nicht? Oder? Also zwei, die mir sofort einfallen, ist dieser Franzose, Boule irgendwas. Den kennt ihr bestimmt. Mhm. Der hat nur leider das Problem, hauptsächlich auf Französisch zu publizieren. Ja, kann ich ihn nicht und kennen, ich als doofer Berliner verstehe das nicht. Und deswegen kann ich immer nur... Also hin und wieder macht er dann auch mal Sachen auf Englisch oder übersetzt mal was oder so. Es werden immer mehr. Naja gut, die füttern die ja auch blöderweise. Qu'est-ce que tu me dis là, dis-moi. C'est pas ta route là, t'as rien à faire par ici, je crois. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu me dis là, dis-moi. C'est pas ta route là, t'as rien à faire par ici, je crois. Tous les jours, toutes les nuits, je lui dis qu'elle m'ennuie. Et tous les jours, toutes les nuits, dès qu'elle s'en va, je la suis. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu me dis là, dis-moi. C'est pas ta route là, t'as rien à faire par ici, je crois. Und dann hatte ich neulich, ist mir über den Weg gelaufen, Jaw irgendwas. Ich kriege wirklich keinen einzigen Namen komplett zusammen, das ist peinlich. So ein Ding, düstere Geschichten, die aber auch noch animiert sind teilweise. Dann war das dieses Thunderpaw? Genau. Ja, da haben wir auch drüber geredet heute schon. Das ist ja ziemlich genial. Ja. Habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel davon gelesen, aber das ist jetzt wohl in letzter Zeit eines der beeindruckendsten Dinge auf jeden Fall gewesen. Das habe ich, glaube ich, neulich in einer halben Stunde so weit gelesen, wie es da war. Ja. War komplett umgehauen einfach von dieser Intensität der Bilder einfach, weil es auch genau an den richtigen Stellen eben animiert ist und nicht dauerhaft. Ja. Und eine wahnsinnig düstere und cartoonige Stimmung hat trotzdem irgendwie ganz abgefahren. Und nutzt halt dieses Medium nochmal ganz anders als die meisten, weil es durch die Animationen an punktuellen Stellen eben noch sich doch unterscheidet von reiner Animation und reinem Comic. Ja, es ist ein bisschen so ein Hybrid aus Comic und GIF, so animiertes GIF und Animationen halt. Und das finde ich schon ziemlich cool, ist natürlich naheliegend irgendwie. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Ding, was sowas macht. Ja, aber der macht es halt besonders gut, ja. Das ist schon cool. Überhaupt finde ich oft so ein bisschen, werden einfach die Möglichkeiten im Netz noch nicht so richtig genutzt. Also muss ja auch nicht sein, es ist ja völlig in Ordnung, einfach nur Strips oder einfach nur Bilder zu machen. Aber ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat oder mehr Möglichkeiten hat als auf totem Baum, dann ja, dann liegt es einfach auch nahe, das zu nutzen und damit irgendwie coole Sachen zu machen. Aber es ist natürlich auch Schweinearbeit. Ja. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das scheitert bei den meisten nicht am Wollen oder am Können, sondern an der Zeit. Na klar. Weil die meisten machen das halt doch noch so, ja, ich will... versucht sagen nebenher. Ja. Und deswegen wahrscheinlich ist es wahnsinnig aufwendig, oder? Ja. Aber deswegen wäre ich auch echt gerne dafür zu haben, irgendwie so Kanäle zu haben, wo man Leute dafür bezahlen kann. Mhm. Und dafür ist jetzt sowas wie dieses Tapastic schon mal ganz cool. Also da gibt es halt so Mechanismen, da kannst du halt irgendwie deine Sachen auch verkaufen irgendwie. Ist da sowas wie Flatter quasi eingebunden? Also nicht Flatter als Flatter, ja, aber so die Funktion, die Flatter hat, dass du einzelne Sachen Geld belohnen kannst? Ich weiß gar nicht so genau, wie das da funktioniert. Ich habe das noch nicht so intensiv mir angeschaut, aber prinzipiell, da kannst du, glaube ich, Sachen abonnieren. Ja, jetzt geht's ab hier. Ja, so richtig Invasion der Schwäne. Und eine Ente. Nee, das ist ein Blässhuhn. Ach, ein Blässhuhn, ja, Entschuldigung. Ja. Solche gibt's bei uns. Solche gibt's bei uns im Westen, gibt's die auch. Der Schwan mit dem langen Hals ist ein Vorteil. Ja. Weil sie nicht so weit werfen kann. Evolution. Deswegen haben sie diese Hälse bekommen wahrscheinlich. Ja. Deshalb bist du auch nur eine von den schwarzen Enten. Dominant Species. Was ich mal gesehen hatte, war ein Comic, komm nicht auf den Namen, weil ich das tatsächlich nicht mehr weiß. Da konnte man sich dann immer durchklicken und das war aufgebaut wie so ein Schloss. Und die Figur ging auch leicht animiert eben durch verschiedene Räume und machte dann in den Räumen das Licht an. Und das war in so einem pixeligen, monochromen Stil, so wie vom ersten Macintosh gehalten. Also ganz pixelig und schwarz und ganz simpel animiert. Und das Witzige war halt einfach, irgendwann hattest du nicht mehr nur eine Figur, die da durchlief, sondern an einer anderen Stelle des Hauses kam die zweite Figur hinzu und hat die andere verfolgt. Aha. Und das war total irre Design, weil da wirklich... Das war so ein verschrobener Professor, glaube ich, der irgendwelche Experimente machte und dann in den Keller ging. Und dann kam das Monster, glaube ich, ihm wieder zu und hat ihn verfolgt. Und müsste das mal raussuchen. Ich habe das früher vor einer ganzen Zeit mal bei Nerdcore gesehen. Mhm. Genau, dann müsste ich da nochmal reinschauen. Würde ich dann in die Shownotes packen. Wie lest ihr denn Webcomics? Klappert ihr regelmäßig irgendwelche ab so? Also die es anbieten, die habe ich abonniert eben über einen RSS-Feed. Oder in was für ein Software liest du das dann? Über so eine Web-Applikation, so wie damals der Google Reader. Ja, was denn? Feedspot heißt das? Also ganz normaler so ein Blog-Reader halt. Ich bin ja mit dem Sterben von Google Reader echt so ein bisschen aus diesem RSS-Kram rausgefallen, weil irgendwie nichts irgendwie danach irgendwie meinen Ansprüchen liegt. Ja, also dann probier mal Feedspot. Das habe ich damals dann probiert. Das war sehr gut. Und so Sachen wie Sarah Borini und die ganzen deutschen Kram, den habe ich sowohl bei Twitter als auch bei Facebook. Das fliegt dann da durch. Das Einzige, was ich tatsächlich jeden Mittwoch selber anwähle, ist Schisler Weng. Mhm. Also da freue ich mich jeden Mittwoch drauf. Weil der Marvin Clifford da ja auch keine Abo-Funktion einbaut, sondern da musst du halt auf die Seite halt, ne? Wenn ich einen Webcomic lese, mache ich das eigentlich auch direkt immer auf der Seite von den Typen. Speak up. Es gab mal einen coolen Webcomic, ich weiß nicht, von wem das genau war. Ich glaube, das war Mark Waid, der Kingdom Come gemacht hat. Ja. Ich müsste gerade mal überlegen, wie der überhaupt hieß. Jetzt fällt mir gerade auch nicht der Name ein. Auf jeden Fall war das so eine Geschichte von so einem Batman-mäßigen Superhelden und seinem Sohn. Und die zwei hatten sich halt so entzweit. Der Sohn ist irgendwie... hat quasi dieses Superheldentum ausgenutzt, um dann mega reich zu werden. Sidekick. War das Sidekick? Nein, das war nicht Sidekick. Sidekick ist neuer. Ist aber. Sidekick ist aber auch von Mark Waid, ne? Von Garth Ennis, oder? Ja. Von Mark Waid? Das holen wir nach. Nein, das ist nicht von Garth Ennis. Das ist meines wäre Sidekick Julia? Wäre von Mark Waid. Ich komme bestimmt gleich drauf. Das klingt so nach Sidekick, deswegen. Ja, das ist ähnlich, aber ist nicht Sidekick. Okay. Wir haben gleich alle Schwäne Berlins hier. Ja. Nach und nach holen sie alle ein. Ja. Hat sonst noch jemand was? Ja. Wir fahren dann gerade so aus. Ja, ich habe ganz viele tolle Sachen, aber bei den meisten, also ihr habt ja schon Felix genannt, ich versuche die ganze Zeit auf einen zu kommen, den ich jetzt gerade ganz neu entdeckt habe. Und mir fällt immer noch nicht der Name ein. Das ist der arbeitet hier im Modern Graphics im Laden und macht mit seiner Freundin einen Webcomic. Seit 2-3 Wochen ist er raus. Ich glaube, die arbeiten 2-3 Mal die Woche. Er zeichnet und schreibt mit ihr zusammen und sie macht die Kolorationen. Wenn es mir jetzt nicht mehr einfällt, dann musst du es so in die Shownotes bringen. Ja, mache ich. Fand ich ziemlich cool, interessant, sehr junges Künstlerpaar. Du kennst ihn wahrscheinlich auch nicht, oder? Springt erstmal nichts an. Aber wenn du öfter im Modern Graphics bist, kennst du ihn bestimmt. Das ist der ganz junge Verkäufer, der immer so mit Hemd und Weste rumläuft. Okay. Und eine Krawatte hat. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja, der hat jetzt einen Webcomic. Okay. Genau, der ist ziemlich cool. Dann, ja, weil du jetzt vorhin was durchs Haus gehen und so, da hat jetzt auch eine Deutsche was gestartet. Ich komme aber jetzt auch wieder nicht drauf, wer es war. Habe ich bei Twitter gesehen. Müssen wir dann auch nochmal reinpacken. Also das war auch sehr interessant. Die macht das aber nach Stockwerken. Also die fängt jetzt, hat jetzt angefangen im Keller und ich glaube, jede Woche kommt eine. Ah ja, das sah auch lustig aus. Stimmt. Ja. Ja. Es ist aber heute Vertrag, dass wir alle nicht wissen, wie der Kram heißt. Ja, das ist eine wahnsinnig schlecht vorbereitete Sendung. Ja, normalerweise habe ich... Eine gar nicht vorbereitete Sendung. Ja, habe ich sowas einfach aufgeschrieben und kann im Notfall nachgucken und das habe ich jetzt einfach versäumt. Das tut mir sehr leid. Bitte verzeiht. Ja? Ja, wir sind ja alle heute doof. Das mit dem Haus habe ich jetzt wieder... das Hochhaus von Katharina Grese. Ja. Dann können wir das... Genau, und dann gibt es noch einen... einen englischsprachigen Webcomic, den ich gerne lese. Der ist eher im Manga-Stil gehalten. Er heißt Rain, wie der Regen. Und es hat so ein LGBTIQ-Thema. Ist halt so ein, ja, eine relativ junge Person. Ich würde jetzt mal sagen, so 14 vielleicht. Ja, da hatte ich mir mal geschickt, glaube ich, mal von einer halben Ewigkeit. Ne? Kann sein. Ja. Das ist halt die Geschichte einer Transperson, die dann bei ihrer Tante unterkommt, an eine neue Highschool kommt und dort halt ganz viele Leute kennenlernt und die dann, die halt selber ein riesen Manga-Fan ist und sich da sehr wiederfindet und dann auch auf einem Convention fährt und so. Und ihr Freundeskreis, das kristallisiert sich halt so langsam raus, sind alle irgendwelche Queer-Personen. Also du hast dann halt eine Person, die asexuell ist, eine ist poly, eine ist springt zwischen den Geschlechtern gerne hin und her. Und es ist witzig geschrieben und es ist halt sehr, diese Probleme, die damit auftauchen, sind sehr, sehr locker. Mhm. Also es ist ein sehr schöner Umgang und eine fortlaufende Geschichte. Eine fortlaufende Geschichte, ja. Also cool. Es läuft schon eine ganze Weile und läuft aber immer noch weiter. Ich glaube, 5 oder 6 Kapitel und pro Kapitel sind so etwa 15 Seiten. Okay. Ist halt so, wie gesagt, man muss halt diesen Manga-Stil ein bisschen mögen. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Dann gibt es noch so einen, auch so einen animierten, der heißt, glaube ich, Dark Moon oder nur Moon. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Der ist auch so ein animierter, sehr düsterer. Ja, den kenne ich, glaube ich, auch. Kennst du auch? Heißt der Moon oder Dark Moon? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, aber Moon auf jeden Fall drin. folgen wir auch in die Shownotes dann. Ja. Der ist auch sehr cool. Der ist halt sehr düster. Ist, hat so ein bisschen, ich meine, wenn ihr das Spiel Mass Effect kennt, dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung das, der Comic geht. Ja, ich könnte noch ewig so weitermachen. Your brand new mind, your soul, your life. Change makes you alive, and I will fly. I'll try to shake my empty dreams, cut the crying scenes, speak the main begins and return to soul. Aber Max, was liest du denn so? Liest du überhaupt Webcomics? Im Moment eigentlich gar keine Webcomics. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich nicht den anderen Comic weitergelesen habe, über den ich vorhin schon mal gesprochen habe. Ja. Und, der nicht Sidekick war. Nee, nicht Sidekick. Ach so. Irgendwie Super Bad, Super Brad. Super Bad, Super Brad? Super Brad ist Grant Morrison, eigentlich. Oder Zenith, sein Charakter da. Ja, stimmt. Nein, das ärgert mich gerade. Ist so eine Vater-Sohn-Geschichte. Ja, das finden wir noch raus, das kann ich nicht mehr. Auf jeden Fall war da richtig cool. Der Podcast ist das nicht auf die Namen. Wir haben, also, das ist, ich habe echt ein Problem mit Namen und ich gucke es auch vorher nicht nach, aber das ist heute echt schlimm. Ich lese ganz gerne Ex-Cop, aber dann eigentlich eher so in fertiger Form und nicht im Internet. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch läuft, aber das macht irgendwie der große Bruder mit seinem kleinen Bruder. Und das ist irgendwie die Geschichte eines amerikanischen Polizisten mit einer Axt. Und dann hat der... Klingt nach einer super Kombination. Ja, das sicher, dass es auch ein Amerikaner und kein Kanadier ist. Bitte was? Sicher, dass es kein Kanadier ist. Nein, ich weiß nicht. Dass ein amerikanischer Polizist nicht irgendwie eine Schrotflinte haben. Serial ist halt Ex-Cop, also es ist eben ein amerikanischer Polizist mit einer Axt und der hat halt... total schräge Figuren im Supporting-Cast und einen großen Dinosaurier mit Kanonen als Arme und das ist so halt erzählt von einem kleinen Kind, als die angefangen haben, war der glaube ich 6 oder 7 Jahre alt und hat dann eben mit seinem großen Bruder die Geschichten nachgespielt und auf den... Jetzt Beef hier angesagt. Aber ja. Von so einem ganz kleinen Hündchen. und der große Bruder zeichnet es dann und ist einfach ein Kassenschlager und das ist halt, da kann halt auf der zweiten, nächsten Seite halt schon wieder was ganz anderes, Irres passieren und dann gibt es einen Planeten, da wohnen die ganzen Bösewichte und die werden dann gut und andersrum. Was und ist so für eine Grafik, für den Stil? Sehr cartoonig, sehr surreal teilweise auch. Ja, und dieser Ex-Cop hat halt noch so eine Vereinigung, die heißen American Choppers. Chop, chop. Chop, chop. Und da sind halt seine ganzen Leute halt drin und wieder dann einer, der hat halt anstelle von armen Socken und ja, das ist total schräg. Und hat statt arme Socken? Ja, und genau, ja. Unglaublich praktisch. Das ja, das wird auch immer ganz lustig benutzt und dann irgendwie einer davon ist noch ein Bär und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ganz viele irrsinnige Charaktere. Ja, es nicht doch in Kanada spielt. Ach, du weißt, also in Amerika gibt es keine Bären. Doch. Ach. Aber es klingt sehr kanadisch. Ja, vielleicht ist es ja an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Ja. Das würde das erklären. Great Lakes oder so. Ja. Das ist ganz cool. Da gibt es dann halt so Storylines wie Ex-Cop heiratet und Ex-Cop macht dies und... Also ist sehr trashig und pulpig. Es ist nicht pulpig, es ist einfach nur trashig und es ist auch ein bisschen dumm. Mhm. Also man darf da jetzt keine Tiefe erwarten, sondern das ist halt wirklich auch ein bisschen dumm brutal, weil auch viel Splatter passiert natürlich. Und es ist so auf diesem, und dann passierte dies und dann passierte das, aber das macht es irgendwie auch lustig, weil man halt nicht erwarten kann, was passiert. Sondern es kommt dann einfach und man sitzt da und denkt so, warum? Aber es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Ja, ich lese natürlich auch noch immer, ich bin Patronetti, wie sie selber das nennt, von Sarah Borini. Ja. Und noch von ein, zwei anderen Leuten, zum Beispiel Clary Keen, das ist ja auch eine Berlinerin. Kenne ich gar nicht. Die kommt ursprünglich, glaube ich, aus Frankreich. Okay. Die hatte, die ist auch auf der Invasion immer. Dann Lizzie Liz, die hatte letztens im Groben Unfunk eine Signierstunde, kennst du die? Ja, Liz Lundy, ne? Genau. Ja. Die hatte ihre Moving Mountains Ausstellung. Die gucke ich mir auch immer gerne an. Mhm. Was haben wir denn noch? Achso, ja, Fuchskind natürlich. Ja. Schlogger, ganz klar. Und die anderen, die ihr schon genannt habt, Beetlebum, Adrian von Bauer und so. Die Sachen, die Leute, die hier in Berlin halt sind und regelmäßig Sachen raushauen, ja. Gucke ich mir natürlich an. Ines Kort und so. Ja. Auf jeden Fall. Wie ist es denn? Habt ihr euch schon öfter irgendwelche Printsachen von ehemaligen Webcomics oder halt von Sammlungen geholt? Macht ihr das, wenn ihr den Webcomic kennt und mögt, dass ihr euch das dann noch irgendwie als physisches Buch holt oder ist euch das dann... Ja, wenn es mir richtig gut gefällt, mache ich das, aber das... Hast du ein Beispiel, wo du es gemacht hast? XKCD zum Beispiel. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass die gedruckt gibt. Das gibt's gedruckt, ja. Also es ist natürlich eine Auswahl, so, aber das ist so ein Ding, das ist so, finde ich, schon echt so ein literarischer Klassiker, den kann man sich ruhig mal ins Regal stellen. Da habe ich, glaube ich, nie Zugang zu gefunden. Naturwissenschaft trifft Philosophie, ja, oder? Das war mir immer zu nerdig. Da bin ich nie hintergekommen. Da waren wir viel zu hoch. Ach, da gibt es schon so viele Klassiker. Ich meine, allein so dieses Somebody's Wrong on the Internet. Ja, und so ja, gut. Ne? Also das ist einfach... Das ganz Einzige, was ich wirklich groß mitgekriegt habe, war dieses ewig lange, riesige, ja, wo man so durchscrollen musste. Ja. Da habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde lang irgendwas gesucht. Und aber so wirklich regelmäßig gelesen habe ich das nie, leider. Was ich im Schrank stehen habe, ist von Doug Tenapel, ist Red Fist. Mhm. Doug Tenapel ist so, der war mal Videospiel Illustrator und Skull Monkey hieß so eins davon, der war so komplett in Claymation. Der hat auch Earthworm Jim erfunden. Ah ja. Entwickelt. Daher kenne ich den. Ja. Und gab mal so eine TV-Serie, die hieß wie Katze Kratz. Die kam auch mit aus seiner Feder. Und Red Fist ist so, ja, so quasi so eine Hommage an Batman, möchte ich fast schon sagen. Halt so eine Ratte, die durch die Nacht streift. Und er kommt irgendwann an so einen außerirdischen Alien Tiki. Und er verwandelt sich dann tatsächlich in eine richtige, echte Ratte. Weil er das nicht haben kann, braucht er sich einen Schwanz ab, den er dann bekommt. Und der Schwanz lebt aber weiter. Und ähnlich wie Earthworm Jim mit seinem Kopf, kann er sich mit dem Schwanz natürlich dann auch durch die Gegend hangeln. Und in einer der ganz frühen Szenen prallt er dann auch sofort mit Earthworm Jim zusammen. Mhm. Und das ist natürlich auch total surreal, die beiden Figuren gemeinsam zu sehen, weil Red Fist der Meinung ist, er sei Earthworm Jim seine Videospielfigur und Earthworm Jim hält ihn natürlich auch für verrückt, weil er hält sich nicht für eine Videospielfigur. Und das Ganze geht in eine ziemlich religiöse Richtung. Hat so also viel mit Zeitreise und das ist bei Doug Tenapel auch immer, ich glaube, täglich oder wöchentlich irgendwann online rausgekommen und ist dann eben auch bei Image, glaube ich, in einem großen Band rausgekommen. Und Tenapel hat das dann später nochmal wiederholt mit anderen Serien, macht das, glaube ich, aktuell immer noch, aber das habe ich nicht mehr weiterverfolgt. Aber das ist, also wer diesen sehr verdrehten, surrealen und auch ein bisschen hässlichen, grotesken Stil haben möchte, der darf sich mal Red Fist angucken. Inwiefern würdest du die Geschichte als religiös bezeichnen? Ja, weil der Charakter irgendwann im Himmel landet und ach so. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gelesen, oder? Nee. Nee, hattest du noch nicht. Nee, aber der landet irgendwann, das wird also sehr, sehr religiös gegen Ende, vielleicht auch so ein bisschen die Aufarbeitung von Doug Tenapels eigenem Glauben und Glaubensweltbild vielleicht sogar, ja. Okay. Ich habe mir noch nie einen Webcomic gekauft, aber ich hätte es machen können. Ich hatte mal gelesen, Superhero Girl oder so hieß das. Das hätte man mir sich holen können. Und dann habe ich mal so einen tollen Künstler auf DeviantArt entdeckt. Ich weiß nicht, ob der irgendwie aus Russland oder so kommt. Der macht immer so einen historischen Kram. Okay. Teilweise mit Nazis, aber ganz viel mit den Mongolen. Und da hat er einen Webcomic gestartet namens Temujin. Und Temujin ist ja Genghis Khan. Okay. Und das war halt, hat quasi angefangen in Temujins Jugend und sollte dann halt quasi die Geschichte erzählen, wie er zu diesem großen Kriegsanführer wird. Allerdings ging das dann nur ein paar Kapitel lang und später hat er es dann als Crowdfunden lassen und dann so als Megaband rausgebracht. Ist, glaube ich, auch fertig mittlerweile. Oh. Ja, und Superhero Girl kann ich aber empfehlen. Das macht Spaß, da gibt es einen ganz dicken Band. Die Comics kommen schwarz-weiß raus im Internet. Die Bände sind, also die Printbände sind immer koloriert. Ach so. Das kann ich also wirklich empfehlen. Ist halt ein Mädchen, was halt überraschend Superkräfte bekommt und dann aber trotzdem immer noch so ihre eigenen Probleme hat, so Liebeleien. Ist ein bisschen wie eine Soap-Opera, aber macht wohl Spaß. Ganz süß gezeichnet. Der Supergirl gibt's auch, haben wir, glaube ich, vorhin zufällig gesehen bei dieser Sammlungsseite von Webcomics, wenn man nämlich mal ein bisschen so einen Einstieg und man weiß gar nicht, wo man einfällt, dann gibt es da hiveworks.com. Ich glaube, du hast gesehen, dass das war. Gab's da auch, oder? Ich hab nicht drauf geachtet jetzt explizit, ne. Okay. Also da gibt es eine Sammlung von ganz vielen Webcomics, wo man einfach mal sich durchklicken kann. Okay. Hiveworks.com. Hiveworks.com. Das ist natürlich immer als guter Einstieg drin. Ich habe mir zum Beispiel, ich meine, das ist ja jetzt auch durch die Comic-Landschaft schon durchgegangen und ein alter Hut, aber Lumberjanes war ja auch mal ein Webcomic. Genau. Ach, das hat als Webcomic angefangen? Genau, das hat als Webcomics angefangen, glaube ich. Das sieht doch irgendwie so aus. Oder war das nur bei Nimona? Also Nimona weiß ich definitiv, das war Noel Stevens erstes Buch. Okay. Nimona war definitiv ein Webcomic. Okay. Und bei Lumberjanes bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also nicht, dass es schlecht gezeichnet ist oder so, aber ich finde, es hat so irgendwie diesen typischen Webcomic-Look. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es gibt eigentlich gar nicht so einen typischen Webcomic-Look. Ja, doch, ich weiß schon, was er meint. Also ich finde auch, es gibt irgendwie schon so bestimmte Stile. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur einer ist, aber es gibt irgendwie schon so bestimmte Stile, die man immer wieder sieht. Mhm. Und so dieser cartoonige Lumberjane-Style, so ein bisschen in die Richtung, sieht man schon häufig, finde ich, sowas ja. In der Richtung. Und ich glaube, mir ist der Name von dem anderen Webcomic eingefallen. Ich glaube, der hieß Insufferable. Insufferable, das passt dann ja auch zu seinem anderen Kram. Ja, genau. Ja, okay. Dann muss es das sein. Klammer auf, Sidekick, Klammer zu. Nein, das ist es nicht. Sidekick war, glaube ich, auch nicht so gut. Ich habe, glaube ich, zu Hause auch noch irgendwo ein Band irgendwie nicht lustig rumfliegen. Wie weit das ein Comic ist, weil es ist immer nur so ein Panel. Das war so naja, ein, es ist so halt ein Bildwitz. So wie ja. Die Route auch. Ja. Das würde ich jetzt nicht als Webcomic bezeichnen. Nicht so richtig. Bildwitz oder sowas, das hätte ich noch. Ich lese natürlich auch immer noch gerne Cyanide and Happiness. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von auf Explosum.net. Die machen mittlerweile zwar auch Animationsserien auf YouTube, aber haben als Webcomic angefangen. Also es ist halt sehr, sehr zynisch, sarkastisch, fies, dreckig, eklig. Worum geht's da? Ja, das hat keine Story. Es sind einzelne Comics zu Situationen und die haben zwar immer wieder so wiederkehrende Figuren gehabt, wie zum Beispiel den Purple-Shirted Eisweber. Das war einfach ein Typ, der hat ein violettes T-Shirt an und hat Leute immer mit seinem Messer ins Auge gestochen. Au. Warum finde ich sowas lustig? Ja, da habe ich mich auch gefragt, weil also da sind da so zwei, drei, das ist eine ganz alte Figur, also Geschichten und dann kommen da halt irgendwie ein Jahr später wieder, so sitzt glaube ich so in der Gosse und so und dann sagt er, hey, bist du nicht der Purple-Shirted Ice-Devon? Und er sagt so, hey, genau, stimmt, nimmt sein Messer und sticht ihm halt in das Auge. Also. Ja, sowas halt. Oder die machen dann Depressive Comic Week, wo sie einfach nur drei Panels erzählen, wo am Ende immer irgendwas völlig Fieses passiert. Also, Junge geht mit Hund vor die Tür, guckt kurz weg, Hund wird überfahren, Comic zu Ende. Oh. Sowas machen die halt. Oder, keine Ahnung, die haben auch so einen, es gibt doch diesen australischen, ich glaube, es ist ein australischer Typ, der immer in der Wildnis so überlebt. Ja, Bear Grylls. Ja, Bear Grylls. Und die haben sie auch eine Figur erfunden, die das verarscht. Und sowas machen die ganz häufig. Okay. Also es ist so, es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung vom Humor wie South Park, aber ohne den politischen Anspruch, glaube ich. Okay. Ja. Mit South Park bin ich mal nicht so warm geworden. Ja, also nur um so ein bisschen die Richtung vom Humor auch. Also okay. Es ist halt. Ist natürlich auch nicht besonders tiefsinnig. Tiefsinnig, genau. Also das ist wirklich selten. Und was hatte ich jetzt gerade? Ich hatte gerade noch was. Ach ja, genau. Und noch ein Berliner, zumindest ein Zugezogener. Und zwar ist es kommt aus Dänemark. Dirk Verschure oder Verschure. Wohnt in Neukölln. Der macht Dirk's Big Bunnies. Das war auch eine Sache, die ich mir als Print dann gekauft habe auf der Invasion vor 2 Jahren. Der immer so schön, es sind meistens auch nur, eigentlich ist es, also es ist halt auch eher ein Cartoon als ein Webcomic, weil es meistens auch nur ein Panel ist. Du hast ja heute ein bisschen was davon angeguckt, aber es ist halt so schön, Situationen aus dem Leben gegriffen. Er reflektiert sehr natürlich über sein Leben als Künstler und wie er damit auch so ein bisschen hadert, sich davon irgendwie das davon zu ernähren und so, aber großartige Sachen. Kann ich nur jedem empfehlen. Es ist sehr direkt, aber irgendwo trotz allem ist da irgendwo eine tiefere Ebene drin, wenn die sich auch gegenseitig beschimpfen. Aber die Situation selber lässt sich halt noch irgendwo näher beleuchten und man hat da immer noch eine tiefere Ebene dazwischen. Das fand ich ganz witzig, dass man mit was sehr Plumpem und was sehr Aggressivem trotzdem noch eine sehr starke Aussage treffen kann. Das hat mich da heute sehr fasziniert dran, ja. Das klingt interessant. Ja. Das sind halt immer so Häschen. Das sind halt immer Häschen, ja. Das ist schon mal ganz gut. Sehen aus wie bei Don Hertzfeld, die Häschen dann. Genau. Okay. Was ich bei mir noch in den Abos habe, was ich noch nicht angefangen habe, ist Back. Da weiß ich aber gar nicht, worum es genau geht. Das hat aber auch schon wirklich so 12 von 20 Folgen. Und, also richtig viel. Richtig viel, aber da weiß ich echt noch gar nicht, worum es geht. Ich weiß halt nur den Namen und dass es halt sehr gut sein soll, weil es bei mir halt glaube ich, mittlerweile schon zwei oder dreimal durch die Twitter-Timeline geflogen ist. Ich habe es einfach erstmal abonniert, damit es drin ist. Und wenn ich da die Zeit habe, hole ich es dann mal nach. Genau. Habt ihr The Realist gelesen? Das gibt es ja jetzt als Hardcover. Nee. Ist auch ein Webcomic gewesen, soweit ich weiß. Von wem war das dann gleich noch? Sehe ich jedes Mal, wenn ich im Comicladen sehe, denke mir, irgendwann nimmst du es mit, aber es ist halt ein Hardcover und deswegen teurer. Aber wurde mir empfohlen von einem Menschen auf Twitter. Soll sehr gut sein. Sag mir vom Namen auch gar nicht. Gar nicht? Nee, ich auch nicht. Okay. Dachte, das wäre bekannter, weil das, glaube ich, von auch ein bisschen bekannteren Menschen ist. Aber, naja, gut. Gut, aber das haben wir jetzt dann auch in den Shownotes. Da kann man das auf also jeden die Fall Shownotes werden extrem lang, glaube ich. Ja. Und sehr gut recherchiert. Sehr gut recherchiert, weil wir wissen es ja nicht. Gut, aber wenn jetzt ja, wirklich gut. Keiner mehr was hat, die Schwäne sind auch weitestgehend weg. Zwei haben wir hier noch. Hier ist auch ein kleines Gummiboot. Ist ganz schön hier. Da vorne liegt ein einzelner Pizzakarton in der Sonne. Bräunt sich, ist ganz braun geworden. Das war auch unser letzter Podcast in Berlin tatsächlich. Ja. So, wie? Da habt ihr schon mal hier gesessen, oder wie? Nee, wir haben beim. War das mit Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag bei der Lara in der Wohnung aufgenommen. Und morgen fahren wir dann ja schon wieder zurück. Oh. Ah ja, leider. Leider. Aber ihr kommt ja wieder. Ich komm wieder. Keine Frage. Was Max ist, weiß ich nicht. Er muss ja selber entscheiden. Ja, ich will mal. Ich würde gerne nochmal wiederkommen. Ja, könnte. Irgendwie. Also ich würde nicht wiederkommen an eurer Stelle. So eine Scheißstadt. Ja, unsere Heimatstadt hat 75.000 Einwohner, da liegt der Hund begraben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir kriegen einen neuen Bürgermeister, der das ändern will. Bist du so sicher, dass er das ändern kann? Nein. Mit dieser Frage entlassen wir die Hörer in ihren Auch jetzt noch ein bisschen Tag. Politische Diskussion? Ja. Schluss? Nein. Doch. Nicht meine Mutti. Nein. Reine geht zu den Hunden. Okay, warte. Was denn? Auf Wieder, Nerd. Das war falsch. Wir dürfen jetzt auch alle nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Sendung ist jetzt vorbei. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Eine geht vor die Hunde.